Heute bringen wir Musik fränkischer Komponisten und los geht's mit Engel für Vokalensemble und Instrumentalsolisten auf Texte von Michel Serre und Thomas von Aquin von Peter Fulda. Wir hören damit Peter Fulda Fender Rhodes und Andreas Gandela Schlagzeug sowie das Stüffe Ensemble Nürnberg. Geschickten spiele mit dem Ball wie mit einem Objekt, während die Geschickteren ihm dienen, als spielte er mit ihnen. Sie wird erkennbar, stellt sich dar. Thank you. Thank you. halte ihn durch Überschwemmung, durch Wellen und ständig wachsende Zahlen. Und hier in der Brückung der Zwischenräume. Thank you. scheitern und kommen wieder ein. Yeah. eines ihrer Angesichter. Die Sonnenkorona schickt einen kontinuierlichen Strom aus. Den man gemeinhin als Sonnenwind bezeichnet. In der Regel schützt uns das Magnetfeld der Erde vor diesen Teilchen. Thank you. Engel für Vokalensemble und Instrumentalsolisten von Peter Fulda. Wir hörten eine Aufnahme mit Peter Fulda Fender Rhodes, Andreas Scandella Schlagzeug und dem Düffe Ensemble Nürnberg. Als nächstes spielt der Gitarrist Lorenz Schmidt zusammen mit seinem Partner im Duo Stringendo Günther Horn seine Variationen. Thank you. Lorenz Schmidt und Günter Horn, die beiden Gitarristen vom Duo Stringendo mit den Variationen von Lorenz Schmidt. Klaviermusik von Elke Tober-Vogt schließt sich an hier im Concerto Bavarese. Die Pianistin Nino Schwania spielt Another One, Another Two. Thank you. Another One, Another Two von Elke Tober-Vogt und wir hörten damit Nino Schwania. Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Young and Sweet für Marimba Solo von Matthias Schmidt. Es interpretiert Cornelia Monske. Thank you. Companion, Easy Bossa, Unforgotten Letter. Wir hörten Cornelia Monske am Marimba mit Young and Sweet von Matthias Schmidt. Das Querflöten-Trio von Hermann Seidel schließt sich an. Und damit hören wir Walter Himmler, Querflöte, Barbara Seliger, Violoncello und Hermann Seidel am Klavier. Thank you. Hermann Seidel spielte zusammen mit dem Flötisten Walter Himmler und der Cellistin Barbara Seliger sein Trio für Querflöte, Violoncello und Klavier. Orchestermusik von Heinrich Hartl schließt sich an, sein Lied der Jahre, die drei symphonischen Fantasien für großes Orchester. Und wir hören die Mährische Philharmonie Olmütz unter Dan Kalusek. Thank you. Lied der Jahre, drei symphonische Fantasien für großes Orchester von Heinrich Hartl. Wir hörten damit die Mährische Philharmonie Olmütz unter Dan Kalusek.